Ja, Tag erstmal. Reine Propaganda, die erste Folge. Hallo, Mein Name, hallo. ja, genau. Wir sind zu zweit. Der Esel nennt sich zuerst. Mein Name ist David und mir gegenüber sitzt Dennis und Wir sind Experten. wir sind Experten in Propaganda. Erstaunlich jetzt, oder? Ist nicht wirklich ein Begriff, der großartig benutzt wird. Und wenn er benutzt wird, dann ist das immer nur extremst negativ. Propaganda. Da denkt man irgendwie an das Reich, Adolf, die ganzen Sachen. Und lässt dadurch außer Acht, dass Propaganda schlicht und ergreifend umbenannt worden ist, vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Und was früher Propaganda war und man aus kriseligen Schwarz-Weiß-Aufnahmen kennt, wird heute schlicht und ergreifend Marketing genannt. Ist nichts anderes. Wurde. Wir steigen jetzt gerade irgendwie extrem schnell ein. Sollten wir das nicht ein bisschen, weißt du, so ein bisschen gechillt? Ich meine, hier geht's ja, wir haben gesagt, das soll unterhalten. Ach so, ja, Ja, genau. selbstverständlich. Und dann, Aber weil du gerade schon Propaganda angesprochen hast, ne? Was ist denn überhaupt Propaganda? Vielleicht sollte man, weil, okay, wir nennen jetzt den Podcast reine Propaganda. Jetzt hast du genau. gesagt, das ist Marketing. Und warum reden wir denn jetzt darüber eigentlich? Wir reden jetzt darüber, weil Propaganda immer noch unsere Denkweise und dadurch unser Leben beeinflusst. Und durch Propaganda immer noch Ereignisse in der Welt in einem anderen Licht dargestellt werden, als das, was sie wirklich bedeuten und warum sie wirklich passiert sind. Und zu dem Begriff zurückzugehen, Propaganda und nicht mehr zu sagen, oh, es ist Marketing oder einfach nur Werbung. Zum Beispiel, heutzutage spricht man immer wieder gerne von Wahlwerbung und lauter so eine Scheiße. Nein, das ist keine Wahlwerbung, das ist Propaganda. Okay? Und Aber die weil es Fernsehsender heute. ziehen sich da raus, die wollen ja nie, eigentlich, wir sind verpflichtet, diesen Werbespot zu zeigen, aber sind für die Inhalte nicht verantwortlich. Das kommt immer vor dem Werbespot. Ja, okay, gut, aber sie strahlen es ja trotzdem aus. Ja. Ja, wo es macht ja keinen Unterschied. Propaganda beeinflusst uns immer noch jeden Tag, egal ob sich die Sender oder seien es ganz altertümlichen Sinne noch Zeitungen oder sowas, sich da aus der Verantwortung ziehen. Oh, wir sind für die Inhalte nicht verantwortlich. Ja, Nee, verbreitet es trotzdem was noch. ich damit sagen will, ist, ich will ja nicht damit sagen, dass sie das schreiben. Klar, das habe ich gesagt, aber ich meine ja was damit. Und zwar, irgendwie wissen die, dass es ist ein Störfaktor. Das definieren die ja damit. Ja, hey Leute, es tut uns leid, wir müssen das senden. Ja, wir sind irgendwie, durch welche Strukturen auch immer, dazu angehalten, euch das vor die Nase zu Also setzen. so nach dem Motto, sie würden ja keinen Haftungsausschluss senden, wenn sie nicht wissen würden, dass, Ja, dass es da, Bullshit ist. ja, ganz Genau, genau, genau, genau. logisch, ja. Wobei nicht auszuschließen ist, dass die Fernsehsender trotz alledem in ihrem Sinne Bullshit verbreiten. Das ist ja damit, also damit ist ja nicht gesagt, dass die anderen andererseits keinen Bullshit senden, aber von dem Bullshit distanzieren sie sich dann. Also von Wahlwerbung jetzt mal, von dieser Wahlpropaganda. Also ja, natürlich, wenn es halt in dem Sinne präsentiert wird, sehen wir mal, ein SPD-Wahlwerbespot oder sowas, Oh, der neue, der ist so dann scheiße. habe ich Gott sei Dank gar nicht gesehen. Ja. Wenn man dann nicht abstreiten kann, dass es tatsächlich Werbung, also Propaganda für eine bestimmte Partei ist. So, was ist aber mit den anderen 99% der ausgestrahlten Sendungen? So. Das sind Geschichten. Ja, okay, aber Geschichten können ja auch Propaganda sein. Ja, darum geht es ja in diesem Podcast. Und das Ja, ist so spannend. richtig. Deswegen ist dieses Thema ja so spannend, ja. Und so einleitend, ich habe da so eine kleine Geschichte. Ich habe da so eine kleine Geschichte. Und zwar, ich kenne da so eine Oma. Und diese Oma, die kommt nicht mehr wirklich viel aus dem Haus. Deswegen schaut sie viel Fernseher. Die hat einen Flatscreen gekriegt von ihrem Schwiegersohn, ja. Und jetzt hockt ihr dran und schaut sich diese Inhalte an, ohne diese zu hinterfragen. Und die schluckt halt alles. die schluckt alles. Und alles, was im Fernsehen kommt, nimmt die für voll. Das heißt, jede Geschichte, die gesendet wird, ist Teil ihrer Realitätsauffassung. Was total krass ist und total gefährlich, weil es ist ja nicht nur die Oma, die das so aufnimmt, sondern es sind ja auch, ich denke, die Majorität der Fernsehkonsumenten, ja, die diese Geschichten, seien es jetzt Nachrichten, oder hier zum Beispiel, es gibt so eine bescheuerte, nicht Beverly Hills 90210, sondern Köln 63 bla bla bla, ich weiß es nicht, die Postleitzahl von Köln, ja. Köln-Kalk. Ja, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall, das ist auch so super Bullshit und da werden halt so Art Reality-nahe Situationen zwischen jungen Menschen, so hip, ja, so keine Ahnung, der treibt mit der, der vögelt die und die präsentiert ihre Titten da und so und das ist halt alles Sodom und Gomorra, so von wegen, weißt du, so echt unten und diese Geschichten, die stehen dann sinnbildlich als die Geschichten derjenigen da, die diese Geschichten durchs Fernsehen erleben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und die orientieren sich dann daran und richten ihr Leben nach diesen Geschichten aus und denken sich, ja, wenn Mike das in der Sendung gemacht hat, dann kann ich das Janine doch jetzt auch antun. Ja, gut, das ist dann das alte Thema. Was ist die Realität? Das, was vorm Spiegel ist oder das, was du im Spiegel siehst? Das ist ein sehr interessanter Punkt, ja. Ja, ja. Wenn gerade durch Reality-Sendungen und so Fernsehsender einem vorspielen, das ist das wirkliche Leben oder so lebt eine bestimmte Gruppe von Menschen. Kann ich nicht glauben. Also, was kannst du nicht glauben? Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ich kann schlicht und ergreifend nicht glauben, dass Reality-Sendungen, dass das nicht auf Neudeutsch gescriptet ist. Das scheint mir zu übertrieben, zu dämlich, aber jetzt zu asozial. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen krass. Du bist ja gerade echt im Zweifel. Du sagst gerade, dass du annimmst, dass du es nicht, eigentlich so gut wie nicht annehmen kannst, dass es nicht geskriptet ist. Reality-TV. Genau, ja. Richtig. Aber wenn wir jetzt, wir sind hier bei reiner Propaganda, okay? Ja. Das heißt, wir müssen annehmen, dass alles geskriptet ist. Ich sag ja, es ist geskriptet. Ja, okay, du hast aber... Wenn ich es nur... Schau, jetzt, heutzutage wissen wir natürlich, dass es alles geskriptet ist, okay? Ja. Egal, wo die Sendung herkommt. Ich glaube, diejenigen, die das zuerst verbrochen haben mit Reality-TV, das war, glaube ich, Endemol mit Big Brother. Big Brother, ja, das war krass. Als die Dame aufkam. Slutko. Entschuldigung. Ja, genau, richtig. Auf jeden Fall. Und da haben Leute noch gedacht, die ganze Interaktion zwischen den Menschen, die wir da sehen, das wäre echt. Ist real. Okay, ja. Und nee, war es natürlich nicht. Was ist denn das? Es war alles vorgeschrieben. Und nach und nach kam bei allen Reality-Sendungen raus, dass alles gescriptet ist. Alles. Gekauft. Ja. Und jetzt, warum? Warum würden sie das machen? Glauben sie tatsächlich, dass Leute denken, es ist attraktiver für mich, wenn ich glaube, dass die Menschen, die ich da sehe, dass die sich tatsächlich so verhalten, dass die tatsächlich diese Dinge tun in ihrem alltäglichen Leben? Oder wo war da der das Verkaufsargument praktisch so? Okay, wir machen jetzt etwas, wir gehen weg von dem ganzen offensichtlich gestellten, nehmen wir mal ganz normale Serien oder so, und wir verkaufen es jetzt, als ob es real wäre. Und was sie damit bewirken wollten, ich bin mir nicht ganz klar. War es dadurch, Leute zu beeinflussen, die sich das anschauen und denken, hey, mein Leben könnte auch so sein. Oder mein Leben sollte so sein. Oder Gott sei Dank, mein Leben ist nicht so. Ich glaube, hier an dem Punkt sollten wir über einen interessanten Aspekt sprechen, der jetzt, glaube ich, noch gar nicht so durchgekommen ist. Warum machen denn die Fernseher? Also jetzt, angenommen, sie skripten oder sie skripten nicht, das ist jetzt mal völlig egal. Schrödinger Skript. Es ist... was wollen die denn mit dem Erschaffen von Content erreichen? Was ist denn das Ziel von so einem Sender? Das müssen wir mal... was ist das? Das ist eine konkrete Frage. Hast du die Antwort? Ja. Sag. Propaganda. Nein. Verkaufen. Ja, genau, verkaufen. Ja. Also, Propaganda verkaufen. Genau, die wollen natürlich Werbekunden an Land ziehen, ne? Ja. Also darum geht's. Und dann, die wollen Werbung schalten. Und dann... Jetzt wäre es natürlich cool, wenn die werblichen Inhalte, die zwischen dem Content, nenne ich ihn mal, gesendet werden, irgendwie auf die Gruppe passen derjenigen, die der Sender dazu auserkoren hat, diesen Inhalt zu konsumieren. Ja, ja, also, dass die Zielgruppe stimmt. Ja, genau, richtig. Die Zielgruppe muss stimmen. Und jetzt kann ich natürlich, wenn ich nicht skripte und dieses Leben mal so Free Flow passieren lasse, dann komme ich natürlich in die Gefahrenzone, dass etwas nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Was ja schon Grundlage dafür ist, die Entscheidung zu treffen, das muss alles geskriptet sein. Alles geskriptet sein, genau. Es heißt ja, wie heißt das so schön, nichts schreibt spannendere Geschichten als das Leben, halte ich mal für eine Fehlernahme. Blödsinn. Ja, das ist echt Blödsinn. Das ist extremer Blödsinn. Also das Leben von den meisten ist, glaube ich, extrem langweilig. Und dann, wenn du so eine geskriptete Geschichte hast, kannst du natürlich Höhepunkte definieren, du kannst emotionale Tiefpunkte definieren und gleich bin ich mit meinem Monolog fertig. Du kannst natürlich auch Menschen in eine gewisse emotionale Stimmung versetzen, die sie dann möglicherweise, und so tief bin ich in der Psychologie nicht drin, aber ich nehme es an, in eine Stimmung versetzt, die sie aufnahmebereiter für die Werbebotschaft dazwischen macht. Das wäre so meine Theorie. Das ist keine Theorie. Also das ist meine Theorie. Wenn das umgesetzte Praxis ist, es mag toll. Deine Theorie sein, aber das ist das ist angewandte, das wird angewandt in der Praxis. Das ist genau das. Deswegen gibt's ja Zielgruppen. Keine Ahnung, du schaust dir irgendwie einen Actionfilm an oder sowas. Wofür ist die Werbung? Höchstwahrscheinlich Bier, Whisky und Rasierklingen und so ein Scheiß. Ist ja klar, weil sie wissen, dass der Großteil derjenigen... Und zwischen Gilmore Girls läuft Tampons, Always Ultra und Persil-Werbung, ja. Ah ja, logisch. Ja, ja. Ist ja klar, ist ganz, ganz offensichtlich. Nochmal darauf zurückzukommen, ist das wirkliche Leben langweilig? Nee, glaube ich nicht. Ich denke mal, dass die Propaganda, der wir ausgesetzt sind, uns manchmal glauben lässt, dass unser normales, reales Leben langweilig ist im Vergleich zu fiktionalen Charakteren. Boah, das finde ich sehr geil. Die erschaffen wurden, ja, genau. Um uns zu unterhalten, okay? Das finde ich sehr geil. Aber wenn wir jetzt, ist ja klar, dass das so sein muss. Niemand will sich eine Sendung über einen Typen anschauen, bei dem morgens um 6:30 der Wecker klingelt. Die Truman Show. Die Truman Show. der aus dem Bett fällt, sich einen Kaffee macht, dann zu seinem Auto geht, im Stau steht, im Büro ankommt oder auf der Baustelle oder wie auch immer, in der Fabrik, aber sich dann mit seinem Chef streiten muss, irgendwas für den Außenstehenden langweiligen tut den ganzen Tag, okay, sei es E-Mails schreiben oder irgendwelche Schrauben festdrehen oder sowas, das willst du doch keine Sau angucken, das macht ja jeder selber. Aber lustig ist, dass der Film ja vorgibt, dass genau das den Erfolg dieser Sendung in dieser fiktiven Welt ausmacht von der Truman Show. Truman Show war ja vor dem Zeitalter der absolut kanalübergreifenden Reality-Invasion. Ja, das stimmt, das stimmt, den Aspekt kann man auch noch berühren nachher. Deswegen. Oder gleich folgend, aber was ich jetzt so lustig finde, ist, Truman als Person stellen wir mal kurz abseits, sondern wir stellen mal den Konsumenten der Truman Show in der fiktiven Welt, den gucken wir jetzt mal an, ja? So, und dieser Konsument der Truman Show in der fiktiven Welt, wo die Truman Show eben erfolgreich ist, der scheint eben genau daran Spaß zu haben, was uns eigentlich in der realen Welt überhaupt gar keinen Spaß machen würde, wie du gerade beschreibst. Weil wen interessiert es, wer wann aufs Klo geht, wann welche E-Mail schreibt oder wann aufsteht, wenn er weggeklingelt oder ich gucke doch keinem Menschen beim Schlafen zu. Ja. Ja, wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass er gleich seinen Nebensitzer vögelt. Wie bei Big Brother. Zumindest wird, das passiert zwar sehr selten, aber es wird in Aussicht gestellt, ja. Und dann, keine Ahnung, ich schaue kein Big Brother mehr, aber anscheinend ist das andauernd. Nein, früher, ich hab die erste Staffel habe ich geguckt. Ich habe die geguckt. Ja. Die allererste in Deutschland. Genau, die allererste. Ja. Weil irgendwie, ich fand das Konzept, ich muss ja sagen, ich fand das ja auch spannend. Und Ich dachte mir, okay, was machen die jetzt da draus? Wie funktioniert das? Aber ja, aber dann wurde sehr schnell langweilig. Ja, das war sehr, sehr echt ätzend. Langweilig. Und dann, ganz im Ernst, ich glaube, also das ist eine Vermutung, ja, die haben vielleicht wegen Unerfahrenheit unter Umständen in den ersten 3-4 Folgen haben die es laufen lassen. Und dann haben die gesehen, Leute, das wird scheiße. Das ist richtig. Wir müssen anfangen. Das kann natürlich sein. Und dann müssen wir den Aufgaben geben, wir müssen den Texte geben oder wir müssen die nicht unbedingt durch vorgegebene Texte. Ich glaube, das wäre für manche Slatko zu schwierig gewesen. Man hat sie in Teleprompter. Slatko Fehler. Also ich glaube, auch Teleprompter hätte bei manchen nicht geholfen. Man muss einfach Situationen schaffen, von denen man ausgehen kann, dass sie zu einem gewissen Ergebnis führen. Also Situationen mit Konfliktpotenzial. Richtig, Konflikte sehen, ja. Richtig. Konflikte. Ja. So, das war meine Goldmünze. Ich spiele hier immer mit Krügerrand. Ja. So klingt der Krügerrand. Ja, ein bisschen. So ein bisschen wie so ein Bierdeckel. Kleines bisschen. So, reine Propaganda. Ja, klar. Wie schon am Anfang gesagt, ich verstehe leider immer noch nicht, warum man das gemacht hat. Weil wenn man auch mal die ganzen Reality-Shows ein bisschen in Kontext setzt, also die in Anführungsstrichen Reality-Shows, ja, sie kamen auf direkt nach dem ganzen Talkshow. Boah, Arabella! Wir erinnern uns, Talkshows, es gab eine Milliarde Talkshows. Oh Gott. Okay. Warte, sag mir, wie hieß dieser dieser Durchgeknallte mit den Rastas, Ricky, den hätte ich zerschlagen. Wer ist das? Das war ein Idiot. Ricky? Egal, gut, ich kann den Namen noch nicht. Ja, das war auf jeden Fall, das war so ein ADHS, quotenschwarzer Talkshowmaster, der mit seiner Hyperagilität und seiner komischen Intonation, irgendwie hat er ein paar Leute gepackt, aber es war unglaublich nervig, dieser Typ. Wer ihn nicht kennt, soll ihn mal googeln, ja. Dann gab's Arabella, dann gab's Sonja, dann gab's, ich weiß es nicht. Aber stimmt, ja, diese Talkshow-Dinger, die waren extrem krass. Aber lustigerweise haben die ja, das ist super, weil daran habe ich gar nicht gedacht, die haben ja auch Geschichten erzählt, ne? Die haben Leute aus dem Alltag genommen und dann dieses Konfliktpotenzial, das zwischen denen herrscht, haben die gegenübergestellt. Ja. Das war eine Methodik. Die andere Methodik war die, einfach Leute unterschiedlicher Meinungen, die sich nie getroffen hätten von alleine, in Reihe zu setzen und dann Statements rauszublasen, über die dann jeder andere herziehen kann, die anderen bashen kann. Und das so waren das Geschichten? Weiß ich nicht. Kann man das im weitesten Sinne als Propaganda bezeichnen oder irgendwas? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich, das ist eher dieser Unterhaltungsaspekt. Aber so propagandistisch sehe ich da jetzt wenig verknüpft, zumindest jetzt gerade. Oder? Was jetzt? Du redest jetzt von Talkshows, was daran Propaganda ist. Mhm. Oh, ich glaube, genau dasselbe wie mit den Reality-Shows, die uns mit ihrem Product Placement voll scheißen. Das war halt so ein bisschen Herantasten an die ganze Reality-Kacke, die Talkshows, okay? Da war's weil da hattest du, richtig, ja, genau. Du hattest es ganz öffentlich moderiert, diese Konflikte, und du hattest die in einem sehr kontrollierten Umfeld, okay, und zeitlich sehr begrenzt. Was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, sorry, vergiss es bitte nicht, aber das Publikum. Bei Reality-Shows hast du das Publikum ja nicht. Also im Sinne von fassbar für den Protagonisten. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, ja. Und du hattest in diesem Studio selbstverständlich das Publikum gleich da. Es war also Theater. Obwohl es normale Leute waren, okay? Also im Prinzip Laiendarsteller, könnte man sie nennen. War das halt eine Zirkusveranstaltung. Und so. es war auch... Aber... Ja? Ich muss meinen Knoten in die Finger machen, ich darf es nicht vergessen. Ja? Richtig, mach mal. Du hattest aber dann bei den Reality-Shows, das Live-Publikum ist weg und ist praktisch mit den Protagonisten von den Talkshows in deren Welt eingetaucht. Okay? Also die Leute, die in den Talkshows da waren, die über irgendeine Scheiße gelabert haben, was ihm im Dönerladen in Düsseldorf passiert ist. So. Das Publikum, das da im Studio saß und sich die Geschichte angehört hat, war dann mit der Kamera dabei, als die Vorfälle tatsächlich stattfanden, worüber die Leute in den Talkshows gesprochen haben. Also auch okay. die Teilnehmer, also diejenigen, die in die Rolle gesetzt wurden, Realität darzustellen, die hatten direktes Feedback, was sie natürlich in ihrer Rolle beeinflusst hat. Ja, das heißt, wenn du direkt, also du triffst eine Aussage, zum Beispiel, sollte man Frauen schlagen? Ja, gab's bestimmt schon in irgendeiner Talkshow, ja? Oder sollten wir nach dem 7. Monat noch abtreiben, ja? Dann hat einer gesagt, ja, ganz klar, wir sollten abtreiben, weg mit den Rotzbängeln, ja, wir brauchen keine Kinder und so. Ja klar, Frauen vergewaltigen, prügeln, alles cool. Und dann haben die natürlich, direkt Feedback vom Publikum gekriegt. Das ist natürlich die Frage, okay, wie reagiert er auf das Feedback? Genau, richtig. Und das hast du du bist allein gelassen in so einem Feedback im Alltag hast du natürlich nicht. Also nicht sofort normalerweise, weil die Sachen, die du tust, wenn sie jetzt nicht illegal oder gewalttätig sind oder sowas, du hast ja kein Feedback im selben Augenblick. Okay? Das macht sich dann erst später bemerkbar, was du mit deinen Taten ausgelöst hast bei deinen Mitmenschen. Dort allerdings auf der Bühne sozusagen, also in den Talkshows, hast du das direkt abbekommen. So, und ja, Propaganda soweit, dass, so scheint es mir und auch vielen anderen, dass in den Reality-Sendungen Sachen, also Lebens- und Verhaltensweisen propagiert werden, die einfach nicht natürlich sind, okay? Also ich denke mir, jedes Mal, wenn ich mir so eine Scheiße angucke, da gibt es eine Sendung, die ich mir ganz gerne reinziehe. Na, gerne ist vielleicht übertrieben, aber wenn nichts anderes im Fernsehen ist, da geht es um so einen Pornshop, also einen Pfandleiher in Las Vegas. Ich habe Pornshop verstanden. Pornshop, Pfandleiher. Ja, der so. Pornshop. Ich so, hä, was, Beate Use? Aber siehst du, gleich meine Idee. Was denn? Reality-Sendung, Pornshop. Pornshop, ja, auf jeden Fall. Warte mal, lass uns das mal kurz verfolgen. Ja, an sich ganz geil, du stellst Kameras auf in einem Beate-Use-Laden, ja, und dann beobachtest du, welche Geschichten könnten sich in so einem Laden abspielen, was für Geschichten werden erzählt. Lass deine Fantasie freien Lauf. Ja, das hat eigentlich echt Potenzial. Wieso hat das noch keiner gemacht? Siehste? Aber auf was? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es schon RTL 2 ist auf den Trichter gekommen und hat Leute nackt ausgezogen und zusammen auf eine Insel geschickt. Ja, das ist ja alt. Ja, schon, war aber lustig. Also in einer gewissen Art und Weise. Es ist total abstoßend. Also das ist echt, ich habe aus Neugier habe ich reingeguckt und dann dachte ich mir, oh Gott, nein. Das war abstoßend in einer gewissen Art und Weise. Vor allem ist auch nichts passiert und es war so offensichtlicher Bullshit. Wenn die tatsächlich frei hätten laufen lassen, weißt du? Und dann sagen, okay, hier macht mal, paart euch. Ja, wie heißt das? Aus der Bibel, mehret euch oder was? Ja, keine Ahnung. Zwei Männer, zwei Frauen zusammen auf einer Insel oder noch besser, zwei Männer, eine Frau oder zwei Frauen, ein Mann, wie auch immer, so richtig Konfliktpotenzial sehen und die dann echt mal ein halbes Jahr alleine lassen. Wie die dann rumgammeln, vergammeln, sich nicht waschen, Zähne ausfallen. Das wäre cool gewesen. Aber dieser geskriptete Scheiß von wegen einer Woche da auf einer Insel, das ist völliger Bullshit. Genau, mit perfekt gestylten Haaren selbstverständlich. Ja, vor allem. Schamlippenstift. Ja, also echt, hey, das war schon krass. Aber ich glaube, ich habe dich gerade ein bisschen aus dem Thema gezogen. Trotzdem möchte ich noch auf einen Punkt zurückkommen. Kleines bisschen. Ja, aber wieder zurück von wegen geskriptet. Ich habe vom Pfandleiher in Las Vegas gesprochen. Ja, nee, mach erstmal Pfandleiher, sorry. Ja, mach mal. Ja, gibt's nicht viel zu erzählen. Auf jeden Fall, dass... Warum bin ich denn jetzt gerade rechts rangefahren jetzt? Die Leute, so wie dort siehst, die auftreten, seien es die Protagonisten der Show oder seien es irgendwelche Kunden oder so. Tut mir leid, so verhält sich keine Sau. So verhält sich keine Sau. Und vor allem sollten... Ach, ich glaube, ich weiß, was du für eine Sendung meinst. Läuft die auf D-Max oder so? Ist das keine Ahnung, ich schaue die nicht im deutschen Fernsehen. Ach so, okay. Ich habe keinen Plan, wo die hier in Deutschland... Aber ich glaube, ich weiß, welches Format du meinen könntest. Ja. Ja. Da gibt es mehrere. Da gibt es nicht nur eine. Es gibt viele. Ist aber scheißegal. Ja, okay. So. Selbst wenn die Leute sich manchmal so verhalten, wie sie dort sind, wie sie dort dargestellt werden, dann nein. Wenn du alles einfach so natürlich laufen lassen würdest, wäre zu wenig Konflikt. Daraus könntest du keine Sendung machen. Also wir können ja sagen, Konflikt ist das, was sich verkauft. Du brauchst den Konflikt. Du brauchst den. Ohne Konflikt hast du keine Story. Achso, ja. Jede Story basiert auf einem Konflikt, oder? Ja. Weil sonst passiert nichts. Ja. Also durch den Konflikt entwickelt sich irgendwas. Ja. Ja. Okay. Ohne Konflikt ist nichts. Und die Leute, die du dort siehst, würden garantiert nicht so emotional sein die ganze Zeit wegen irgendeinem Scheiß, weil... Wer wird so leben? Wer würde das freiwillig machen? Keine Sau. Blödsinn. Leute, was man auch nicht vergessen. Kunden würden nicht mehr hinkommen. Ist Schwachsinn. Um jetzt langsam mal den Bogen zu spannen. Noch nicht wirklich, ich habe noch einen Punkt. Was für einen Punkt? Ich habe noch einen Punkt. Mach also zwar eigentlich zwei Punkte. Hier, Punkte. Was man nicht außer Acht lassen darf, wenn man so wie jetzt deine Reality-Show Pornshop, ja, wenn man die mal so nimmt. Ich weiß nicht, ob die Pornshop ist, das ist auch, ein Pornshop. Ey, mir geht es doch nicht um den Drecksnamen, sondern es geht mir darum, dass das ist ja Leben im Zeitraffer. Also wenn man jetzt denkt, okay, man betrachtet diesen Laden hinweg über 5 Jahre, ja, dann kann man bestimmt sagen, okay, in diesen 5 Jahren ergibt sich bestimmt Stoff für eine Viertelstunde Fernsehsendung. Ja. Kann man pauschal sagen. Allerdings sind es 5 Jahre. Und dafür bezahlst du aber kein Kamerateam, dass du da ein Jahr lang rumhängst. Genau, ja. Also das wollte ich sagen. Also theoretisch können solche Sachen schon passieren in der Realität, keine Frage. Das Geskriptete ist nur nötig, das in einen relativ geringen Zeitrahmen zu bringen. Mindestens, ja. Und dann, was ich noch zu dem Publikum sagen wollte. Das Publikum wurde oder wird auch heute noch, denke ich, bei Fernsehsendungen, denen Publikum zugegen ist, ist ja auch geskriptet. Das darf man nicht vergessen. Weil du vorhin gesagt hast, Zirkus oder, nee, du hast gesagt Theater. Und diese ganze... Zirkus, Theater. Ja, wobei man darf jetzt... Eine mit Tiere, das andere ohne. Was man nicht... Also, möglicherweise hat man ja, oder der Hörer hat vielleicht darüber noch nicht nachgedacht. Aber der Aspekt ist ja, oder Fakt ist ja folgendes... Dass bei Arabella war zu einmal Arabella im Studio. Was war Arabella, die eine Schwarze? Ja, genau. Ja, stimmt, da war Ricky gar nicht der Quotenschwarze. Ja, Arabella war so das Zwischending, die war so ein bisschen bräunlich. Naja, egal. Auf jeden Fall ist sie ja schon tot. Man weiß es nicht. Arabella war im Publikum. Arabella war da, die Zuschauer waren da, die Menschen, die irgendeine Story hatten und das Publikum war da. Und dann war noch der Typ, der die Schilder hochgehalten hat, auf dem stand, was das Publikum tun soll. Das heißt, die Zuschauer dieses Theaterstücks, die Zuschauer des Theaterstücks waren nicht diejenigen, die im Publikum saßen, sondern die Zuschauer des Theaterstücks sind ausschließlich die, die durch den Fernseher auf diese Situation gucken. Stimmt. Ja? Das habe ich nicht beachtet, ja. Genau, also das Publikum ist geskriptet. Und diese El Bandi-Hahaha-Lacher, ja, die auftauchen, wenn... Oder nee, besser... Achso, bei Sitcoms... El Bandi ist ja teilweise noch lustig. Tatsächlich lustig. Da sind ja tatsächlich irgendwann mal Gags drin. Oder Gags drin gewesen. Aber es gibt ja auch Comedy-Sendungen, die sich Comedy-Sendungen schimpfen oder schimpfen lassen, die tatsächlich nicht lustig sind, aber bei denen Lacher eingespielt werden. Ja. Nach irgendwie jedem Satz. Das ist eigentlich genau dieselbe Geschichte. Und was sagt es dann? Okay, da macht irgendjemand einen Spruch, ich spiele einen Lacher ein, oder der Spruch war cool, haha, ich muss auch lachen. Das ist auch Propaganda. Im Sinne von, das ist eine Story, ich mache die gerade klar, dass das, was hier passiert ist, das war tatsächlich lustig. Finde das bitte lustig. Und dann kommst du... Ja, was meinst du mit auch Propaganda? Genau, das ist Propaganda. Ja, das wird etwas vorgespielt. Schon, aber wer bitteschön würde als normal denkender Mensch das mit dem Begriff, also wir tun das, ja, aber als normal denkender Mensch wirst du das nicht mit dem Begriff Propaganda verknüpfen. Und du wirst es nicht so in diesem größeren Konzept sehen, weil du das einfach nur aufnimmst und du hörst diesen Lacher. Mehr passiert ja nicht. Und du denkst dir manchmal nur, was soll jetzt dieser Lacher da? Aber dass der Lacher da... Das ist Konditionierung, das richtig, genau. Ja. Genau. Und das, ich sage das nicht, um jetzt hier irgendwelche Neuigkeiten zu postulieren, die uns nicht bekannt wären, sondern die möglicherweise noch nicht nach außen gedrungen sind. Deswegen. Die sind garantiert nach außen gedrungen. Wieso würden es wir sonst wissen? Ja, weil wir Experten sind. Aber diese Sache wird natürlich nicht, und jetzt kommt, propagiert. Eigentlich wäre es genau, ein Einspieler, ja. Ja. Ja, richtig, das wäre ein guter Einspieler. diese Sachen werden nicht propagiert. Natürlich ist dieses Wissen frei verfügbar. Frei verfügbar, ja. Jeder kann darauf zugreifen. Leute, Internet, bisschen mal googeln. So, da wird eine Version der Realität verkauft, in diesen Sendungen, in Werbespots, wie auch immer, die für gewisse Leute oder Gruppierungen, seien es jetzt politische Parteien, seien es schlicht und ergreifend Firmen, die etwas verkaufen wollen, die deine Denkweise in der Hinsicht beeinflussen, dass du mehr dazu geneigt bist, die Informationen zu schlucken, so wie sie rüberkommt, oder das Produkt zu kaufen, dass das beworben wird. Okay. Eigentlich ja beides. Darum also es geht um beides. Einerseits, um dich zu konditionieren, spätere Geschichten in einer ähnlichen Art und Weise entweder zu begreifen oder aufzunehmen. Ja. Und gleichzeitig damit deine emotionale Haltung bestimmten Produkten gegenüber positiv zu beeinflussen. Richtig. Genau. Genau. Und ich würde sagen, aus bestimmten Umständen machen wir jetzt eine kurze Unterbrechung, beraten uns kurz und sind gleich wieder für euch da. Jo. Ja, also dann. Bis dann, Leute. Bis zum zweiten Teil. Ciao. Tschö. Ja, und Batterien sind wieder am Start. Das ist wichtig in meiner Welt. Und in der Welt des Aufnahmegeräts. So, wo waren wir? noch fangen wir nicht an, weil noch keiner richtig sitzt. Ja, je näher am Mikro, desto besser. Je näher am Mikro, desto besser. Denn wir sind ganz nah. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir waren gerade, richtig, beratende Runde in trauter Zweisamkeit. Richtig, technische Schwierigkeiten. technische Schwierigkeiten zwangen uns dazu, diese Sendung für ein paar Sekunden zu unterbrechen. Du hast das wahrscheinlich nicht ganz gemerkt, aber für uns war es doch ein eklatanter Einschnitt. Und wir mussten einen operativen Eingriff am Aufnahmegerät vornehmen. Aber ja. Es hat überlebt und gut überstanden. Das war jetzt auch eine Geschichte, oder? Und nichts davon, auch eine Geschichte. Und nichts davon war wahr. Reine Propaganda, Leute. Ja, reine Propaganda. Das ist ehrlich gesagt, wir können ja irgendwie gleich zum nächsten großen Thema kommen. Und das nächste große Thema würde ich jetzt vorschlagen. Nach Reality sind Katzenvideos. Und dann ist die Frage, auf welcher Plattform werden Katzenvideos am häufigsten eingesetzt? Tippen Sie jetzt? Wir müssen jetzt so eine YouTube? Nein. Facebook. Vielleicht sind die Katzenvideos ja auf YouTube, aber auf Facebook finden so, die echt, okay. Die finden extremen Absatz. Da gibt es so eine Schnitte auf YouTube jetzt und die macht, die hat sich so ein bisschen in Facebook-Marketing so ein bisschen versteift und die generiert echt super hohe Klickraten mit dem Sammeln von Katzen-Content. Und die Leute gehen voll drauf ab. Aber du hast jetzt ja vorhin gesagt, Facebook hältst du für Propaganda. Sag mal, wieso? Facebook ist genau deswegen Propaganda, weil es das mit, also dasselbe Konzept wie Reality-Sendungen und so weiter auf im persönlichen Level fortführt. Also jeder auf Facebook kann sich in einer Art und Weise in einer idealisierten Art und Weise der Welt präsentieren und seinen Freunden, die nichts mit dem wirklichen Leben zu tun hat. Das ist okay. Total interessant. Und ja. Ja. Es gibt nun mal einen Haufen Leute, die nur irgendeine Scheiße machen, damit sie es auf Facebook posten können. Okay? Früher war es MySpace und so, aber ja, nicht notwendigerweise allein auf Facebook, sondern auch auf YouTube. Da ist ja auch diese narzisstische Ader von Leuten. Ja, die ja das ganze Social-Media-Zeug. Ja, und Facebook geht da... natürlich ist da ein vorderster Front und YouTube natürlich auch. Da präsentieren sich Leute in einer Art und Weise, die natürlich sehr, sehr wenig bis überhaupt gar nichts mit ihnen wirklich zu tun hat, mit der eigentlichen Person. Okay, also sie schlüpfen da in eine Rolle, nicht im Sinne eines Charakters, wie das jetzt ein Schauspieler macht, sondern sie stellen sich selber als Person in einer idealisierten Form dar. Aber Moment mal, da muss ich dir widersprechen. Nee, was? Das stimmt nicht. Du hast gerade gesagt, dass es nicht so ist, wie das, was ein Schauspieler machen würde. Da würde ich jetzt sagen, okay, da sprechen einige Punkte dagegen. Mindestens zwei, die mir einfallen. Zum Ersten, du schlüpfst in eine Rolle. Ja. Wenn du dich auf Facebook präsentierst, schlüpfst du in eine Rolle, wie du gesagt hast, und das fand ich extrem richtig. Nicht alle. Ja, aber warte mal, Moment. Du idealisierst dich als der, von dem du meinst, der du bist, von dem du gelernt hast, zu wissen, dass du es bist, der sich ausdrücken sollte. Weil, keine Ahnung, Henriette, ja, die hat durch Propaganda gelernt, dass gewisse Aspekte des Lebens zählen. Sie projiziert es auf ihre eigene Realität, erachtet gewisse Dinge für berichtenswert und postet diese Aspekte ihres Lebens sichtbar für alle, gleich einem Live-Performance-Schauspielers auf der Bühne Facebook, um andere daran teilhaben zu lassen. Das heißt, das ist eine egozentrierte, eine intrinsische Ausrichtung, also intrinsisch passt jetzt hier gar nicht, aber die versuchen sich zu produzieren. Das ist Selbstpropaganda, das ist Eigenpropaganda. Du versuchst dich als jemand darzustellen. Und dieses, beim Schauspieler könnte man ja jetzt sagen, okay, ein Schauspieler spielt nicht unbedingt immer sich selber. Es gibt welche, die haben einen bestimmten Charakter und der dringt immer durch. Schauspieler bei spielt nie sich selber. Nimm mal hier Klaus Kinski. Der war Moment mal, du meinst da was anderes. Er spielt immer denselben Charakter, aber auch nicht sich immer selber. Das ist was anderes. Ja, schon, aber als Schauspieler, da ist ja, du bist immer irgendwie du selber. Und Leute nehmen dich ja dann für einen Film, weil sie denken, okay, der Charakter des Schauspielers würde jetzt zu dieser Rolle passen. Das heißt also, der Schauspieler an sich hat zwar die Fähigkeit, sich zu verstellen, keine Frage. Ein guter Schauspieler kann das besser, ein schlechter kann das weniger. Aber es gibt durchaus auch immer Aspekte, die einfach nicht rauszukriegen sind aus jemandem. Deswegen ist George Clooney in jedem Film immer auch ein bisschen George Clooney. Durch seine Art, durch seinen Ausdruck, durch seine Mimik, durch sein Handeln, durch seinen Gang. Der kriegt sich nie ganz weg. Der ist immer George Clooney. Aber er spielt natürlich eine Rolle, keine Frage. Jetzt könnte man sagen, gut, okay, aber der, was ich noch sagen wollte war, und die kriegen ja dadurch, dass sie eben eine Rolle spielen, die auf sie zugeschnitten ist, wie auch immer, einen gewissen Text, den sie sagen müssen, der nicht unbedingt zu ihrer Persönlichkeit passt. Jetzt könnte man ja sagen, gut, okay, jemand, der sich auf Facebook produziert, der hat das nicht, der kriegt kein Skript vorgegeben. Aber gerade das würde ich in Frage stellen, weil nämlich durch die ganzen Einflüsse, die wir medial erhalten oder denen wir ausgesetzt sind, sich eben eine Art Text ergibt, von dem wir meinen, dass er durch uns nur entstanden ist, aber der ist ja durch die Einflüsse von außen entstanden und erst dann auf Facebook gerutscht. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, aber nicht nur das. Ich meine, es gibt ja, nehmen wir zum Beispiel YouTube oder so. So, und die erfolgreichsten YouTuber, was ist denn der erfolgreichste YouTuber? Ich glaube, PewDiePie? Ist ja egal. Also, wurscht. Auf jeden Fall, das sind ja massive Strukturen hinter diesen Channels. Klar, du siehst immer das Gesicht und so, aber die Leute, die super erfolgreich sind auf YouTube, einige Millionen Subscriber haben, das ist ja eine Firma dahinter. Die haben 20, 30 Angestellte, diese Leute, okay, die alles für sie machen und selbstverständlich auch mit Scripts ankommen. Okay, daher ist das also mit Grundideen für die Sendung selbst. Also Themenvorgaben und so. Ach so, ja, logisch. Ja, ja gut, das ist ja das Grundlegendste von der ganzen Sache. Klar, logisch. Die checken Suchanfragen auf Google und so und basieren darauf werden dann die Clips auch gemacht mit den entsprechenden Tags. Das ist ja logisch, das ist das Einfachste bei der ganzen Sache. Nee, aber ich denke mal auch Skripts logischerweise. Und es wird dem naiven Zuschauer, Zuhörer suggeriert, dass das ein Typ ist oder ein Mädel, die selbst das aus ihrem Antrieb alles machen und dass alles aus einer Hand kommt. Und das ist natürlich Blödsinn. Das ist sehr unehrlich. Und Leute erkennen nicht, hey, das ist reine Propaganda. Bleib mal zum Beispiel beim Beispiel YouTube. Das hat auch sehr lange gedauert, bis Leute gerafft haben, und die meisten kapieren das immer noch nicht, dass je erfolgreicher ein Channel wird, dann durch Sponsoren und dergleichen, diese Sponsoren durch ihr Geld den Inhalt, der verbreitet wird, okay, natürlich massivst beeinflussen, okay. Nehmen wir zum Beispiel an, irgendwelche Gaming-Channels oder sowas. Bleiben wir bei dem Beispiel PewDiePie. Er benutzt irgendwie eine bestimmte Art von Kopfhörern, okay, hat er auf. Das ist kein Zufall, okay. Niemand bei richtig erfolgreichen YouTube-Channels, der mehrere Millionen Abonnenten hat, wählt seine Kopfhörer per Zufall. Wählt seine Kopfhörer oder wählt die besten auch. Wählt die besten Kopfhörer. Genau. Das ist alles völliger Schwachsinn. Das ist alles völliger Schwachsinn, weißt du. Und da gab es viele YouTuber, die auch Probleme damit gekriegt haben, weil die es einfach zu weit getrieben haben. Aber andere machen ja Product Placement super offensichtlich. Die machen das ja mit Ansage. Da gibt's ja die Möglichkeit. Ja, weil du es jetzt und seit nicht allzu langer Zeit das so machen musst. Du musst das bekannt geben am Anfang des Videos. Wenn nicht, hast du ein Problem. Also die Leute müssen sagen so, hey, dieses Video ist gesponsert von dies und dem. Ja, stimmt. Die neue Regelung kenne ich aber auch. Es gab ja schon vor einigen Jahren, war das ja schon so, dass Mädels zum Einkaufen gehen und dann zu Hause die Sachen auspacken und dann darüber erzählen. Ja. Also mit dem absoluten Ziel, hier mit Product Placement ein YouTube-Video zu machen. Genau. Und da haben sie versucht, darum rumzumogeln, dass sie gesagt haben, nee, ich war gerade im Geschäft und ich habe mir das gekauft. Ja, weil ich es wollte. Richtig. Weil ich es wollte. Ganz genau. Ich habe mir den Eyeliner gekauft, weil ich den ganz besonders mag. Weil es der beste ist. Ja, richtig. Ja. War natürlich mal wieder reine Propaganda. Völliger Schwachsinn. Gut, warum reden wir über das alles? Es geht darum, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen bei den Leuten, hoffentlich auch durch diesen Podcast, dass die Leute ein bisschen aufmerksamer sind, was sie sehen und was sie hören. Und immer den Grund hinterfragen, warum wird mir das gezeigt? Warum wird mir das vorgelesen? Ich glaube, das wäre extrem schwierig. Das wäre dieses Warum, dieses. Es ist extrem schwierig. Wir werden so zugeballert. Also wenn ich einen Tipp geben, also jetzt mal ich als Experte, wenn ich jetzt einen Tipp geben dürfte, ja, dann würde ich sagen, nicht das Warum zu finden, weil ich das für extrem komplex, für eine extrem komplexe Aufgabe halte, die zu erfüllen fast unmöglich ist, weil du kannst nicht über jeden Aspekt im Klaren sein. Da muss ich dir recht. Das Wichtigste wäre einfach zu, egal welche Geschichte dich erreicht, die pauschal in Frage zu stellen. Also sie nie für, du darfst nichts glauben. Alles, was von außen kommt, ist erstmal eine Lüge. Wenn man das annimmt, dann lebt es sich leichter, weil zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal an, das ist eine Lüge. Was würde denn passieren, wenn ich annehme, es wäre die Wahrheit? Also du willst darauf hinaus, dass wir immer im Hinterkopf haben sollten, egal was mir gezeigt wird und egal was ich höre, egal von woher, niemand, also keine Firma oder keine Partei, wird diesen Aufwand treiben, ihre Information, ihre Werbung nach außen zu tragen. Und auch vor allem in den Fällen, wo es nicht gleich ersichtlich ist, dass es Werbung, also Propaganda ist. Wenn sie nicht ein ganz bestimmtes Ziel damit verfolgen. Was impliziert, dass es erstmal nicht wahr ist? Ja. Also okay, es mag Grauzonen geben. Ich würde es ja jetzt nicht so, nicht alles auf der Welt ist Lüge und Betrug, aber es ist alles Lüge und Betrug. Das ist alles völliger Bullshit. Ja, man, ja selbst, gut, ich verstehe deinen Geschichte Punkt so weit, wenn man nach dem Prinzip geht, die Wahrheit braucht kein einziges Wort und die Lüge kann nicht genug davon kriegen. Das war sehr gut. Oh. Weil, so ist es, okay? Das ist ja über Überzeugungsarbeit, die da von bestimmten Stellen geleistet wird, seien es jetzt politische Parteien, seien es Firmen, die ein Produkt genau, wieso müssen wollen. Die eigentlich wirklich Überzeugungsarbeit leisten? Die könnten ja einfach schon mal was getan haben, das einen überzeugt. Das wäre doch ganz genau. Ja, das finde ich echt richtig. Geil. Sie können einfach was tun, was einen überzeugt. Richtig. Wieso muss ich ein Promotion-Video machen für eine Partei? Ich müsste doch einfach nur eine Live-Dokumentation machen von den Agitatoren und dann sagen, hey, guck mal, check. Das machen die. Fertig, aus. Das reicht. Mehr Argumente brauchst du ja gar nicht. Das ist der, den du wählen sollst, weil er tut das, was er tut. Aber komischerweise muss man 1000 Millionen Worte finden und Metaphern und man muss in der Zeit zurück und wieder her und man muss irgendwelche Kinder zeigen und Kätzchen, ja, in irgendwelchen Parteispots, um dann klar zu machen, hey, wir sind lieb. Wir sind auch lieb zu dir. Obwohl wir dir nachher einen Arsch aufreißen werden. Aber dieser Werbespot sagt dir, wir lügen nicht. Ja? Das ist so geil. Ja, ganz genau. Weil alle Parteien, egal aus welcher politischen Richtung sie kommen, ja okay, nicht egal, aber so gut wie immer, es ist immer dasselbe Konzept. Sie sagen immer dasselbe. Wählt uns, weil wir werden euch vor Armut und Unterdrückung beschützen. Und das Einzige, was wir dazu brauchen, ist euer Geld und eure Freiheit. Amen, Bruder. Amen. Ja. So, das ist das, was alle Parteien seit jeher gesagt haben. Okay? Ja gut, okay. Dann und wenn jemand, warte mal, Entschuldigung, ja. Im Sinne der Überzeugungsarbeit, die, schau mal Wahlplakate an, okay? Sei es in Deutschland, sei es in Übersee. Es ist vollkommener Scheißdreck. Das sagt mir persönlich als kritisch denkender Mensch überhaupt gar nichts. Okay? Überhaupt null. Oh, für eine bessere Zukunft. Und lauter so ein Scheiß liest auf dem Plakat. Nee, aber meistens Wahlplakate sind Zukunft. Irgendwelche Fratzen, die dir ja, richtig. Und dann denkst du dir, Leute, sagt mir doch einfach, was ihr macht. Okay? Wieso kommt niemand raus und sagt, Leute, schaut, wählt uns, weil wir wollen maximale Einkommensteuer auf 10% runter, okay? Es gibt keine Mehrwertsteuer mehr, sonst keine Steuern. Das ist die Sache, das ist unser Plan. Aber das ist doch Bullshit. Das wäre doch dann auch wieder nur ein Spruch fürs Parteiprogramm. Wenn du sagst, wir machen das und das. Ja. Nee, die Tat, also mag ja sein, dass die Pläne für die Zukunft haben, ist ja okay, ja? Aber warum? Wenn ich jetzt mal... Achso, ich habe jetzt nicht vom Parteiprogramm gesprochen. Wer liest sich schon das Parteiprogramm durch? Aber du hast doch gerade gesagt, wenn die würden, dann wäre es besser. Ja. Ja schon, aber das sind die ja. Die sind ja einigermaßen konkret, also in ihrer Welt zumindest, glauben sie, ja. Und die viele Menschen, die wählen gehen, die ziehen sich die Parteiprogramme tatsächlich an. Es gibt Leute, die lesen das Zeug und treffen aufgrund dessen ihre Entscheidungen bei der Wahl dann ihr Kreuzchen an der oder der Stelle zu machen. Aber wäre es nicht viel besser... Ich möchte kurz einen Sprung machen. Zum Beispiel einen Sprung zurück in die Vergangenheit, wo es noch um Stämme ging. Ja? Und jeder Stamm brauchte irgendeinen, der eine Ansage macht. Weil du kannst nicht viele Menschen auf einem Haufen haben und keinen, der die Ansagen macht. Ja, das geht einfach nicht. So. Also ein Anführer. Richtig, du brauchst jemanden, der anführt. Parteien sind nichts anderes, das ist nur fraktal. Ja? Also wir skalieren das System ein bisschen und dann haben wir halt keinen Anführer, der personifiziert in einem Kopf steckt, sondern der halt personifiziert in der Gruppe, in der Partei oder in dem Konglomerat von Parteien ist, ja. Und gehen wir mal zurück und skalieren das wieder runter auf den ursprünglichen Stamm, ja, einer Gesellschaft von Menschen, die versucht, in Einigkeit zu leben, ohne dass sich alle gleich über die Köpfe einschlagen. Das heißt, wir brauchen Regeln zum Zusammenleben, das ist cool, da muss man sich drauf einigen. Und wir brauchen einen, der die Regeln entweder macht oder sie durchsetzt, sehr gut. Und dazu brauchst du einen Anführer. Der Anführer, der kann aber nicht einfach sagen, doch, da könnte sich jetzt einer, der einfach gut mit Worten umgehen kann, der könnte sich jetzt vor die ganzen Leute stellen und sagen, hey Leute, ich bin ein cooler Anführer, weil ich könnte das und das machen so. Dann sagen die vielleicht am Anfang, ja, ist okay. Dann kommt er in der nächsten Woche seinem Versprechen nicht nach und dann wird er aufgehängt. Ja. Oder ihm wird ein Bein abgehackt. Ja? Ja. Diese Konsequenz kriegt die Politik nicht zu spüren. Und das finde ich extrem tragisch, ja, dass dieses direkte Feedback fehlt, ja. Wenn ein Anführer sich hinsteht und sagt, Alter, du machst das jetzt, du holst Holz, weil wir brauchen das heute Abend. Also dir geht es, um das mal jetzt in Klartext zu fassen, dir geht es um den Aspekt, dass sich die vermeintlichen Anführer, also nehmen wir mal jetzt heutzutage die Politiker in unserer Welt, sich als verantwortungsvoll und kompetent darstellen, das aber reine Propaganda ist, weil wenn sie es nicht sind, gibt es keine Konsequenzen. Ganz genau. Es gibt keine Konsequenzen. Ja. Die werden wahrscheinlich noch mit Handkuss entlassen. Die kriegen, ich weiß nicht, wie viel, so Bundestagsangehöriger, der ich will gar nicht einige, drüber nachdenken, der genießt ja einige schlecht. Privilegien, ja, die ich dann mit dem Steuergeld bezahle. Ja. Das durch diesen Podcast über Patreon reinkommt. Ja. Das war übrigens jetzt gerade. Ganz genau, richtig. Und deswegen ist das ganze Gelaber, das ist reine Propaganda. Jeder normale Arbeiter in der freien Wirtschaft draußen hat tausendmal mehr Konsequenzen zu fürchten als die mächtigsten Leute in unserem Staat. Ja, und das bringt mich auf den Punkt, ich habe mir die Annahme noch heute Morgen notiert, weil ich unlängst einen Gedanken hatte. Und zwar, es gibt einige Menschen, die gehen zur Arbeit und haben Zeit für Dinge, die nicht direkt mit Arbeit zu tun haben. Die gibt's, ja. Das heißt, die gehen an ihren Arbeitsplatz, sitzen da die Zeit, die sie sitzen, sind aber nicht die ganze Zeit Vollzeit mit dem beschäftigt, für das sie bezahlt werden, sondern tun Dinge des alltäglichen Lebens. Und dann gibt's Menschen, die gehen zur Arbeit und was gucken, meinst du damit? Zum Beispiel kümmern sich um ihren Privatkram. Genau. Buchen okay. Reisen, schauen nach irgendwas, ja, oder Facebooken mal eine Runde, ja. Es stellt sich aber raus, das ist mein persönlicher Erfahrungswert, den mag man glauben oder nicht, dass das meist eher die höher bezahlten Stellungen sind, ja, von denen ein Studium gestanden ist und so. Und dann gibt es die anderen Geschichten von Menschen, die gehen zur Arbeit und buckeln sich 10 Stunden lang ein ab. Ja. Die haben keine Zeit, sich irgendwie anderweitig zu beschäftigen, weil die ganze Zeit von oben der Hammer vom Chef schwebt. Und wenn nicht gearbeitet wird, gibt's was auf die Finger. Ja. Und der Chef ist, wenn der Chef kurz den Hammer geschwungen hat, dann geht er wieder zurück ins Büro und schaut sich dann YouPorn an. Ja, der Chef wird aber höher bezahlt. Was mich dann letztlich zu dem, also jeder kann da seine eigenen Erfahrungen aus der Schublade holen. Ja und nein. Ich möchte mein Fazit sagen, und zwar: Mehr Arbeit heißt nicht unbedingt mehr Geld. Eigentlich könnte man sagen, mehr Geld kannst du dadurch verdienen, indem du weniger arbeitest. Das ist für mich das Fazit aus der, das ist die Schlussfolgerung. Nee, ich verstehe, was du meinst, das ist aber, nein, nee, das glaube ich nicht. Mehr Arbeit, weniger Geld, nein, weniger Arbeit, mehr Geld auch nicht. Mehr Arbeit machen lassen, mehr Geld. Das ist so auch wird gut. Was, raus. Ja, okay. Was ich ja dann aber als denjenigen, aber, der was, die Arbeit machen lässt, auch so ein bisschen aus der Arbeit rausnimmt, oder? Das kommt drauf an, wie die Firma, in der das passiert, ja, aufgebaut ist. Das kommt völlig drauf an. Wer ist der Chef? Ist es der Besitzer der Firma? Ist es ein Geschäftsführer? Ist es ein CEO? Und das macht alles einen riesengroßen Unterschied. Besitzer der Firma zu sein, du bist in einer komplett anderen Situation, als jetzt ein CEO zu sein. Ein CEO ist auch nur ein Angestellter, kann eine riesen Firma leiten, okay, ist aber Angestellter. Und wenn du dir große Unternehmen anguckst, CEO, ein beschissener Job. Du hast kein Leben, du schläfst vielleicht, wenn du Glück hast, 3 Stunden am Tag, wenn du Glück hast, okay? Und wenn dich einer der Investoren anruft und du nimmst am Sonntagmorgen um 3:30 gehst du nicht ans Telefon, dann wird dein Arsch aber rausgehängt. Und zwar ganz schnell. Deswegen man kann es vielleicht nicht aufs komplette System beziehen, aber es ist schon so, dass diese Struktur, sagen wir jetzt mal, von Verdienst, Arbeit und Nichtverdienst und Nichtarbeit Es ist so schon so wellenförmig, so ein bisschen nach oben, ja. Es gibt so die Aspekte, wo du viel arbeitest, wenig Geld verdienst, dann arbeitest du weniger, verdienst vielleicht mehr, dann arbeitest du wieder sehr viel, um zu noch mehr zu kommen und wieder weniger, aber für ein bisschen mehr Geld. Und dann geht die Welle so nach oben. Weißt du, wie ich meine? So, und dann bist du irgendwie, und es gibt dann so Peaks, zum Beispiel CEO, da ist das dann ganz krass, du arbeitest gerade sehr viel für sehr viel Geld, aber wenn er dann über den Punkt des CEOs, vielleicht wird er dann tatsächlich zum Teilhaber. Und dann geht der Arbeitsaspekt wieder ein bisschen nach hinten, er wird aber mehr Geld verdienen. Er ist halt gerade, als CEO bist du so gerade an der Kippe, ja, wo sich dann entscheiden könnte, okay, fällst du zurück in die weniger Arbeit und weniger Geld, weil du eben kein CEO mehr bist, weil du um 3:30 nicht ans Handy gegangen bist, oder schaffst du es, dir so viel Gunst erarbeitet zu haben, dass sie sagen, hey, eigentlich wärst du als Partner viel geiler bei uns aufgehoben, kriegst mehr Geld und hast dann selber deinen CEO, auf den du einschlagen kannst. Das kann in gewissen Fällen tatsächlich so sein. Also ich will nur sagen, das ist nicht linear. Die Regel ist da aber nicht, weniger arbeiten und dann mache ich mehr Kohle. Das ist diese kommunistische Propaganda, die mir wirklich zum Hals raushängt. Es geht mir darum, wer einen Job machen will, den sonst niemand machen will oder kann. Beides. Wollen und Können sind damit drin. Wird mehr Geld verdienen als jemand, der einen Job macht, den erstens viele machen wollen oder viele machen können. Das ist da die Regel. Okay? Das ist der Maßstab dafür. Wir haben da irgendwie auch reine Propaganda, dieses Bild vermittelt bekommen durch Monopoly zum Beispiel. Dieser Milliardär mit dem Zylinder auf und so, Monopoly und so. Ja, dass das die reichen, erfolgreichen Leute sind, die Schuhe, die Füße hochlegen auf dem Tisch im Büro und sich am Arsch kratzen lassen. Also ein großer Tisch. Und ihre Untertanen dann schützen lassen. Nee, so schaut's nicht aus. Das ist Blödsinn. Das ist reine Propaganda. So wenn man jetzt mal ganz nach oben geht und sich eine große jüdische Familie anguckt, dann denke ich schon, dass ab und zu Füße auf dem Tisch sind. Ja, das kann gut sein. Ja. Also ganz oben ist es dann doch recht klar, der Himmel, würde ich sagen. Nicht notwendigerweise. Ich glaube, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass du sagen kannst, hey, wenn ich ganz oben bin, dann ist alles super. Nee. Es gab diese, und mir ist jetzt leider der Name entfallen, diese Studien, da ging es um Geld und Glück, in welcher Weise das miteinander verbunden ist. Ja, da geht es, ja. Das wäre auch ein Thema, vielleicht ist es auch reine Propaganda. Auf jeden Fall, es ging darum, wie das korreliert und wo so die Grenze ist von Einkommen, wo mehr Geld dein Leben nicht mehr verbessert und dich nicht glücklich eigentlich macht. Eigentlich eher, dass es eher schlechter werden lässt. Gewissen Aspekten. Ja klar, weil dann mehr Einkommen ist natürlich auch entgegen deiner Meinung, aber es ist trotzdem mit mehr Arbeit, mit mehr Aufwand verbunden, mit mehr Verantwortung. Also und mit mehr Problemen. Der Druck in deinem Leben erhöht sich und auf jeden Fall, die Grenze, die sie gezogen haben, waren anscheinend $75,000 im Jahr. Alles, was du da drüber mehr verdienst, also wie ist gerade der Umrechenfaktor, wie viel ist das? Knapp unter 70.000 Euro oder so. Darüber hinaus verbessert sich deine Lebensqualität nicht mehr. Das ist so die Marke. Das ist der Punkt. Also wenn Leute sagen, oh, ich hätte gern so, wäre gern Millionär und sowas und dann wäre alles super in meinem Leben. Ja, nee, da können wir, also das stimmt nicht notwendigerweise, das ist auch reine Propaganda. Aber diese Sache, um jetzt ganz auf den Anfang zurückzukommen, mit diesem Reality-Zeug, gerade Reality-Shows, die mit reichen, berühmten Leuten zu tun haben, Housewives of irgendwas, Beverly Hills oder so. Ja. Da wurde einem dann auch suggeriert, dass je mehr Geld du hast, desto besser ist dein Leben. Und das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube auch, es gibt da irgendwie so eine Goldilocks-Zone, wo dein Einkommen Und der Aufwand, den du betreiben musst, um dieses Einkommen zu generieren, sich die Waage halten, und alles darüber hinaus dein Glück nicht vermehrt. Es sei denn natürlich, du bist ein absolut super materialistischer Mensch und brauchst jeden Monat einen neuen Ferrari, klar. Ja, wobei, also ich würde jetzt auch nicht pauschal sagen, dass Geld glücklich macht, ja. Bis zu einem gewissen Punkt macht es das, ja. Wie du sagst, Ja, die klar, Grenze, ja, klar. die ist auch logisch nachvollziehbar. Es gibt einfach einen gewissen Punkt, an dem das so eine Balance hat, dass du hast den für dich erträglichen Aufwand an Arbeitsleistung oder an Leistung generell, um ein gewisses Einkommen zu erzielen. Dadurch resultiert eine gewisse Lebensqualität, in Ja. der du die eben aus deiner Perspektive dein Leben so gestalten kannst, wie du es für am glücklichsten Am besten erachtest. hältst. Deinen Genau, Idealvorstand dann vom darf Leben man aber hältst du nicht da außer Acht realisiert. lassen, ja, das ist auch, man kann ja auch dieses System, kann man ja auch skalieren. Das ist ja auch nur ein Fraktal, ja. Nehmen wir mal, das ist das Minimalfraktal von glücklich sein mit einem gewissen Einkommen. Dann gibt es eine Steigerung, das heißt, heben wir dein Einkommen und die dafür nötige Arbeitsleistung, wie die auch immer aussieht, nach oben und lassen dein Gehalt einfach mal steigen. Steigen, steigen. Arbeit steigt, steigt, steigt. Stress, Einflüsse von außen werden stärker. Und dann fängt es an zu knistern, ja, und dann bist du vor diesem Gipfel. Und an dem Gipfel zu dem eins, also zur zweiten Oktave sozusagen, ja. Und in dieser zweiten, wenn du diese zweite Oktave tatsächlich mal, wenn du da drauf sitzt, dann hat sich dein Standard verändert und möglicherweise das nötige Geld für dein Gesamtglück muss höher sein als bei der Oktave darunter. Weißt du, wie ich meine? Also die Gewöhnung. Ja, genau, du bist bloß eine Stufe höher. Du bist bloß eine Stufe höher. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig sinnvoll war. Ich wollte nur sagen, dass es, denke ich, auch skaliert werden kann, dieser Eindruck für den Normalo. Dann ist es aber auch wieder so eine Studie, ja? Das ist ja auch nur eine Studie. Ja. Und dann ist die Frage, warum ist die von wem für wen gemacht worden? Und dann ist ja die Frage, okay, mit welcher Motivation wird so eine Studie angeleiert? Irgendwer war ja motiviert, das zu tun. Irgendwer hat ja Gelder von irgendwem gekriegt, um diese Studie durchzuführen. Selbstverständlich. Egal wie. Und jetzt ist dann die Frage, warum? Warum weißt du jetzt, und da will ich jetzt auf reine Propaganda, warum weißt du jetzt, dass ab einem gewissen Punkt von Geld ein gewisser Punkt von Glück nicht überschritten werden kann? Das weißt du jetzt bewiesenermaßen. Nee, wissen tue ich es nicht. Ich habe gesagt, das ist es, was bei der Studie herauskam. Richtig, genau. Aber das ist wieder eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, von der wir annehmen können, weil sie einigermaßen logisch und nachvollziehbar klingt, dass sie wahr sein könnte, es aber nicht unbedingt sein muss. Ja. Das heißt, wir können auch pauschal das Gegenteil annehmen und sagen, ja, Geld ist eigentlich echt das, was zählt. Und alles, was dir anders ist, du kannst dir mit Geld Glück kaufen. Das könnte man genauso Oh, mit annehmen. Geld kannst du dir sehr viel Glück kaufen. Ja, Und jeder, der was ich denke anderes an sagt, ist ganz, ein ganz, Idiot. ich denke an ganz viele Also, Möglichkeiten. Geld kann extrem viel Glück kaufen, wenn Leute sagen, oh nee, Geld macht nicht glücklich. Ah, probier's mal aus. Ja, ich würde auch sagen. Also ich nehme an, dass wir unsere Zuschauer in Zukunft, unsere Zuschauer natürlich dazu bewegen können, in Zukunft sehr viel Geld in unsere Richtung zu schieben. Und dann werden wir das natürlich ausprobieren. Selbstverständlich, also wer auch immer uns bei diesem Projekt unterstützen Ich finde das eine super Idee. Willkommen, Ja. okay? Patreon, alles. Und wir werden alles Erdenkliche tun. Also wir werden Katzen füttern, wir werden in Obdachlosenheime gehen, wir werden Linsensuppe verteilen, Selbstverständlich. wir werden Drachen fliegen, Drachen fliegen? echte Drachen in Echte Neuseeland, Drachen? ja, und Die aus Game of Thrones? genau, und wir werden Diamanten auf dem Mond schürfen. Ja. Auf Ja, jeden Fall. das Und sind dann alles Dinge, die bei uns auf der großen I want to do one time this life tun. Genau, Liste stehen. stehen, richtig. Stehen. Ja. Also, und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Ganz pauschal. Ganz genau. Reine Ja, Propaganda. genau, der lügt. Und ich glaube, das ist ein sensationeller Punkt, um diese erste Folge unseres Podcasts Reine Propaganda zu beenden, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten einigen geneigten Zuhörern ein bisschen Überblick zu verschaffen, was Propaganda überhaupt ist und in welchen Formen das auf sie Wirkt? Ja, richtig. Nee, du sahst so kritisch aus, Ich bin deswegen. deswegen kritisch, weil ich nicht glaube, dass wir das geschafft haben. Wir haben, Nicht? nee, was ich glaube ist, wir haben einen Noch nicht mal ein guten, bisschen Einblick? doch, klar, wir haben einen guten Einstieg gefunden, hätte ich jetzt gesagt. Wir haben einen guten Einstieg gefunden, aber es kommen noch so viele Folgen, und es gibt so viele Themen, weil die ganze Welt ist das Thema für diesen Podcast. Ja, dass wir uns einfach nur, also ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich bin gespannt, worüber wir dann reden. Ich auch. Endlos viele Themen. Genau. Wenn ihr Themenvorschläge habt für die Zukunft, dann schreibt uns gerne an, ich glaube, warte mal, welche E-Mail-Adresse habe ich denn jetzt gemacht? reinepropaganda@gmail.com liegt sehr nahe. Schreibt doch einfach dahin. Ansonsten geht auf Facebook, abonniert uns, teilt unseren Podcast, sofern geht auf iTunes und bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen, ist ja logisch, und erzählt allen anderen, was hier so abgeht. Richtig. Und neue Folgen so bald wie möglich zum Anhören auf reinepropaganda.de. Genau, richtig, unsere Webseite. Vielen Dank. Genau, mit oder ohne Bindestrich. Webseite. Ist, ja, genau. Reinepropaganda.de. Wir haben auch eine Webseite. Und mal schauen, was sie darauf posten. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer David und Dennis. Tschö.